Dialoge, Seite 47. Aber in deinen großen Staaten, die nur mehr von der Industrie leben, mit deinen Völkern ohne Glauben, in Zeiten, wo sich die Völker nicht mehr durch Kriege befriedigen und ihre Tatensucht sich zwangsläufig wieder nach innen wendet, kann die Freiheit nur eine Ursache für Zersetzung und Zerstörung sein. Aus der Müdigkeit der Ideen und den Erschütterungen der Revolutionen ist eine kalte und enttäuschte Gesellschaft hervorgegangen, welche für Politik und Religion gleichgültig geworden ist, die keinen anderen Ansporn hat als die Sucht nach materiellen Genüssen, die nur wegen des Vorteils lebt, die keinen anderen Kult kennt als das Gold, deren kaufmännische Moral mit der der Juden wetteifert, die sie sich zum Vorbild genommen haben. Glaubst du, dass es nur aus Liebe zur Freiheit geschieht, dass die unteren Klassen versuchen, die Herrschaft zu erstürmen? Es ist der Hass gegen die Besitzenden. Letzten Endes geschieht es, um ihnen die Reichtümer zu entreißen, das Werkzeug des Genusses, auf den sie neidisch sind.